Regulierung der Banken und der Finanzmärkte. Immer wenn Märkte versagen und krisenhafte Entwicklungen eintreten, gibt es im Kern ein Problem fehlerhafter Regulierung und/oder fehlender bzw. falscher Durchsetzung bestehender Regeln. Der Markt als solcher ist überhaupt nur denkbar als ein Set von Regeln, in deren Rahmen die Teilnehmer Güter und Dienstleistungen anbieten bzw. kaufen. Das gilt für den Obsthändler auf dem Wochenmarkt genauso wie für den globalen elektronischen Derivatehandel. Die Marktteilnehmer, ob Käufer oder Verkäufer, versuchen durch Kauf oder Verkauf von Gütern und Diensten ihren Nutzen zu mehren. Die Regulierung des Marktes durch Gesetze, Verordnungen oder bindende Vereinbarungen der Teilnehmer soll Betrug verhindern, Gefährdungen ausschließen und die Interessen der Allgemeinheit sichern. Darum gibt es am Wochenmarkt die Lebensmittelkontrolleure der Kommune, am Arzneimittelmarkt die zentralen Zulassungsbehörden und Handelsbeschränkungen für rezeptpflichtige Arzneien. Für den Kapitalmarkt gibt es eine Banken- und eine Wertpapieraufsicht. Geht etwas schief, so hat definitorisch nicht der Markt, sondern die Regulierung versagt. Oder Marktteilnehmer haben bestehende Vorschriften nicht beachtet und kamen durch damit, dann hat die Aufsicht nicht funktioniert. Der Kern jeden Marktversagens ist also stets ein Staatsversagen und damit ein politisches Versagen. Darum ist es vom geistigen Ansatz her verfehlt, Markt und Staat in einen Gegensatz zu bringen, denn die staatliche Regulierung bzw. die bindenden und notfalls vom Staat durchgesetzten Regeln der Marktpartner setzt stets den Rahmen, innerhalb dessen der marktmäßige Austausch stattfindet. Märkte wandeln sich ständig durch technischen Fortschritt, Globalisierung und menschlichen Erfindungsgeist. Marktregulierung ist deshalb ein offener Prozess, der niemals beendet ist und den tatsächlichen Entwicklungen fast unvermeidlich hinterhereilt. Zudem fließen in jede Regulierung gesellschaftliche Präferenzen ein, die sich im Zeitablauf ändern. Ladenschluss, Sonntagsruhe, Jugend- und Gesundheitsschutz sind Beispiele aus dem Alltagsleben. Natürlich findet die Formulierung von Regulierung und Durchführung von Aufsicht nicht in einer interessefreien Sphäre statt, sondern im konkreten Willensbildungsprozess des Staates und der Gesellschaft. Die Interessenten wirken mit und sie haben oft einen größeren Einfluss, als der Sache gut tut. Diese Problematik ist aber unaufhebbar, in einer Diktatur übrigens noch mehr als in einer Demokratie. Erweist sich eine Regulierung als falsch und eine Aufsicht als unzureichend, so mag dies an einem zu großen Einfluss der Interessenten gelegen haben. Es bleibt gleichwohl ein Staatsversagen. Dass Marktregulierung zu stark von Interessenten beeinflusst wird, ist leider eher die Regel als die Ausnahme. Das gilt für Taxikonzessionen in Athen heute noch genauso, wie es früher für den europäischen Agrarmarkt galt. Und natürlich gilt es auch weltweit für die Regulierung von Banken und Kapitalmärkten. An komplizierten Märkten gibt es aber auch immer wieder ein Erkenntnisproblem, sodass nicht alles, was schief geht, auf den schlechten Einfluss von Interessenten zurückgeführt werden kann. Gerade bei komplizierten Märkten gilt: Jeder Set von Regulierungen ist vorläufig, widersprüchlich und unvollkommen. Es gilt aber auch, Regulierung muss ausreichend transparent, durchschaubar, ja simpel sein, wenn sie ihre Funktion erfüllen soll, die Gesellschaft wirksam zu schützen. Weiterhin gilt, Regulierung setzt zweckmäßigerweise auf der Ebene der relevanten Märkte an und deshalb sollte in globalisierten Märkten auch die Regulierung der Banken und der Finanzmärkte so global wie möglich sein. Dies aber nicht um jeden Preis. Gute Regulierung auf nationaler und regionaler Ebene ist allemal besser als schlechte Regulierung im Weltmaßstab. Mit diesen Hinweisen und Einschränkungen sind aus meiner Sicht aus den Erfahrungen der Weltfinanzkrise folgende Schlüsse für die Bankenregulierung zu ziehen. Das ist natürlich keine vollständige Liste, sie enthält die aus meiner Sicht besonders relevanten Punkte.